Übung 2. Beispiel. Vater und Sohn. Der Vater und sein Sohn. Der Vater und sein Sohn. Der Vater und sein Sohn. Und jetzt Sie. Vater und Sohn. Der Vater und sein Sohn. Mutter und Tochter. Die Mutter und ihre Tochter. Vater und Tochter. Der Vater und seine Tochter. Mutter und Sohn. Die Mutter und ihr Sohn. Eltern und Kinder. Die Eltern und ihre Kinder. Kinder und Eltern. Die Kinder und ihre Eltern. Bruder und Schwester. Der Bruder und seine Schwester. Schwester und Bruder. Die Schwester und ihr Bruder.